schon wieder Mitternacht. Kaum, dass ich ein wenig schlaf, schlägt's schon wieder 12 und treibt einen als Gespenst umeinander. Dort ein Kettenrasseln, da mal heulen. Dann auch noch spuken. Und wozu das alles? Kein einziger hat Angst vor mir, wird blass vor Schreck, schlottert mir die Knie oder klappert wenigstens ein bisserl mit seinen Zähnen. Die Nürnberger kennen nämlich überhaupt keine Angst. Zurzeit kann ich mich nicht einmal tagsüber ein bisserl hinlegen, denn überall in der Stadt nix als Christkindlesmarkt. Querch ist es in die Straßen und Gassen, dass man sogar bei mir da rund im tiefen Brunnen hört. Und meine schöne Zeitmaschine, mit der ich sonst meine langweilige Geisterstund vertreib, die ist völlig durcheinander. Ich kann kurbeln und drücken, wo ich will. Ist nicht gesagt. Christkindlesmarkt. Und jetzt kommt er auch schon wieder mit seiner Kutschen daher. Oma, ich will unbedingt die Pistole. Die habe ich mir schon immer gewünscht. Nichts gibt's. Zu meiner Zeit, da hat es einen Lebkuchen gegeben oder Zwetschgenmännle und dann haben wir eine Ruhe geben müssen. Ich will aber die Pistole, die ganz laut knallt. Wenn du nicht gleich brav sonst bist. Sonst knallt's! Wenn du jetzt nicht brav bist, dann bringt dir das Christkind nichts zu Weihnachten. Da wirst du schauen. Herrschaftszeiten, was weint's denn jetzt so aus meiner Maschine? Ja, kein Wunder, das Ventil ist undicht. Sowas aber auch. Überall im tiefen Brunnen riecht's jetzt nach Brandemandeln und Glühwein. Und ich selber? Eieieiei, ich stink ja wie ein Bratwurstwickel. Am Ende steigt der Geruch nach oben und die kommen alle zu mir runter. Denn mit ihrer Bratwurst, da sind's ganz nasch, die Nürnberger. Einer soll sogar 28.000 Stücke gegessen haben. Ja. Allerdings vor die Glan, die haben's ihm durchs Schlüsselloch zugesteckt. Der hat nämlich 38 Jahre lang im Gefängnis hocken müssen. Nein, jetzt ist Schluss!